35 rum ist ein bisschen die Geschichte ihrer Mutter, die vom Vater, also ihrem Großvater, allein großgezogen wurde. Warum erzählen Sie diese Geschichte erst jetzt, nach über 20 Jahren des Filmemachens? Ma mère est toujours vivante déjà, mon grand-père est mort. Et si tard, parce que peut-être j'attendais le moment qui me plaisait. Meine Mutter lebt noch, mein Großvater nicht. Warum ich die Geschichte so spät erzähle? Vielleicht, weil ich auf den passenden Moment gewartet habe. Es gibt keinen zu frühen oder zu späten Zeitpunkt für einen Film. Irgendwann passt es eben. Außerdem bin ich niemand, der sein Leben plant. Filme, genau wie Gefühle auch, verdichten einen Augenblick. Das ist wie eine chemische Reaktion zwischen dem Film und dem Leben. Dafür braucht es keinen Zeitplan, keine Planung. Ich lebe ohne Eile. Nun siedeln Sie die Geschichte um den Zugführer und seine erwachsene Tochter im Milieu der schwarzen Bevölkerung aus den Überseedepartements an. Der Vater kommt ursprünglich aus Guadeloupe, aber Sie thematisieren das auch nicht weiter. Warum also diese Entscheidung? Es leben und arbeiten viele Franzosen von den Antillen in Paris, bei der Bahn, der Post, in den Krankenhäusern. Denn in den 60er Jahren gab es ein Gesetz, das sie angeworben hat. Sie könnten mich also auch fragen, warum ich einen Film mit Bretonen drehe. Es ist eben so. Mir kommt es einfach darauf an, mit bestimmten Schauspielern zu drehen. Das ist mir viel wichtiger als ihre Hautfarbe. Auch wenn Sie nicht auf die vielleicht besondere Lebenssituation Ihrer Figuren in diesem Pariser Vorort eingehen, ist 35 rum trotzdem ein politischer Film für Sie? Oui, je crois. De toute façon, je crois que tous les films. Ich denke schon, ja. Alle Filme, auch wenn es nicht direkt um Politik geht, sind politisch, auf die eine oder andere Art. Wenn man sie dreht, weiß man vielleicht gar nicht, warum. Aber im Grunde sind sie politisch, weil man damit immer eine Interpretation der Welt abgibt. Und damit sagt man etwas aus. Sie sind ja weniger eine Erzählerin, Claire Denis, als vielmehr eine Beobachterin und auch so eine Komponistin von Stimmungen, von Bild, Musikcollagen. Ihre Figuren in 35 rum reden kaum. Ils ont rien à dire dans ce film. Weil sie in diesem Film nichts zu sagen haben. Warum sollen sie dann reden? Vielleicht gibt es Situationen, in denen sie viel reden. Aber nicht in den Szenen des Films, verstehen Sie? Ja, schon. Und dafür hört man ja auch viel Musik. Die ist Ihnen immer sehr wichtig in Ihren Filmen. Stuart A. Staples von der britischen Band Tindersticks hat auch hier wieder den Soundtrack beigesteuert. Der gibt 35 rum einen sehr entspannten, ja manchmal fast meditativen Rhythmus. Wann wissen Sie, welche Musik Sie haben wollen? Im Film schon bevor sie drehen? Oh oui, les musiques toujours avant, mais cette fois-ci, Stuart, j'avais pas. Ja, normalerweise immer. Aber in diesem Fall war ich mir noch nicht sicher. Stuart hat das Drehbuch gelesen. Er mochte es sehr. Und dann hat er mir gleich zugesagt. Allerdings wusste ich noch nicht, ob überhaupt viel Platz für Musik bleiben würde im Film. Aber er hat einfach mal losgelegt zu komponieren. Und als ich angefangen habe zu drehen, war das erste Stück schon fertig. Es gefiel mir sofort. Die Musik ist auch sehr anders als die, die er sonst schreibt. Hier wurde sie zu einer eigenen Figur im Film. Sie arbeiten ja meist mit den gleichen Leuten zusammen, zumindest in einigen Bereichen. Musik, die Kamerafrau, der Drehbuch-Co-Autor. Das ist ja genau wie bei den Regisseuren aus Ihrer Assistentenzeit. Sie haben ja 15 Jahre Leuten wie Wenders, Jarmusch, Costa Gavras, Cassavetes assistiert. Wie weit hat das eigentlich Ihre eigene Arbeitsweise geprägt? J'ai besoin de travailler à ma façon. Quand j'étais assistante, je pouvais travailler comme les autres. Ich muss auf meine eigene Art arbeiten. Als ich Assistentin war, konnte ich es so machen wie die anderen. Aber bei meinen eigenen Filmen muss ich verinnerlichen, was ich tue. Und es so machen, wie ich glaube, dass es richtig ist. Ich war eine gute Assistentin. Ich hätte mein Leben lang eine bleiben können, denn das war eine sehr glückliche Zeit für mich. Vielleicht übertreibe ich, aber es war eine viel glücklichere Zeit als die danach. Wenn man Filme dreht, ist man nämlich gar nicht immer sehr fröhlich. Aber wenn ich es nicht so machen kann, wie es mir passt, kann ich nicht arbeiten. Ich muss meiner inneren Stimme folgen. c'est de suivre une idée intérieure. Ja, Frauen als Assistentinnen im Filmgeschäft, das ist das klassische Bild. Warum gibt es, und zwar weltweit, eigentlich so wenige weibliche Regisseure? Da sind Sie ja schon fast die Ausnahme. Weil das Kino immer für die Männer reserviert war. In Frankreich ist es aber etwas anders, weil André Malraux 1947 ein Gesetz erlassen hat, das das Filmschaffen unterstützt hat. Und ich denke, dadurch haben auch Frauen leichter Zugang gefunden. Wenn man ein Drehbuch geschrieben hatte, konnte man Gelder für den Film bekommen. Diesem Gesetz ist es zu verdanken, dass das französische Kino heute noch existiert. Und dass Frauen nicht so sehr kämpfen mussten gegen die Männer, sondern sie konnten ein Drehbuch vorlegen und Geld bekommen. Und mit Drehbuch und Geld findet sich dann auch ein Produzent. Das war wirklich eine politische Entscheidung für das Kino. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Situation für Filmemacher und Künstler überhaupt in Frankreich ein unter der Regierung Sarkozy? Also werden Kultur und Kunst gefördert oder eher behindert, so wie in Italien? Also im Bereich Fernsehen zum Beispiel gibt es ja massive staatliche Eingriffe schon. Berlusconi hat das italienische Kino zerstört. Aber das ist lange her. Jetzt kommt es vielleicht gerade wieder zurück. Sarkozy hat das französische Kino nicht zerstört. Vielleicht interessiert er sich nicht sehr dafür. Wichtig ist, dass er die Strukturen erhält und dass die Kultur weiterhin über ein Budget verfügt. Nicht, dass sich nur noch Millionäre irgendwelche teuren Gemälde kaufen können. Man kann auch das Filmschaffen nicht mit den Museen vergleichen. Filme beschäftigen sehr viele Leute. Sie werden ins Ausland exportiert. Schon deshalb muss selbst Sarkozy begreifen, dass Filme nützlich sind. Es wäre vielleicht einfach, sie zu zerstören. Man müsste nur die Subventionen streichen, wie beim Fernsehen. Da kann er das vielleicht. Aber die Filmemacher würden sich, glaube ich, wehren und kämpfen. Mais pour le moment, je pense que les cinéastes français ont envie de se battre pour défendre. Sie haben mal gesagt, Filme machen sei der beste Weg hinein ins Leben. Wie meinten Sie das? Meinten Sie damit auch dieses sich durchkämpfen müssen? Faire des films, c'est très pragmatique. C'est de l'argent, c'est de... Filme machen ist ein sehr pragmatischer Vorgang. Es geht um Geld, um Autorität, um Organisation, um Ruhe. Man braucht Intuition. Man ist in gewisser Weise ein Unternehmenschef. Als Regisseur könnte man auch problemlos ein Unternehmen führen. Das ist wirklich eine Schule des Lebens. Man muss lernen, die anderen anzustiften. Dazu braucht man Autorität. Man muss Spaß daran haben, Chef zu sein. Als ich angefangen habe, war ich klein und schüchtern. Und ich wusste gar nicht, ob ich in der Lage sein würde, mit einer Gruppe von Leuten so ein Projekt zu stemmen. Und komischerweise lernt man das auch nicht. Es schlummert in einem. Und auf einmal bricht es sich Bahn. Très extraverti à l'intérieur et tout d'un coup qui sort.